Phänomenales. Eine Einsicht getreu des Gegebenen. Man wird sich schon darüber etwas verwundern können, warum solche Dinge, wie Schneider sie getan hat, bei diesem so gut gegriffen haben und sein Dasein so stark aufwerten haben können. Er selbst glaubt, dass das in der Natur jener von ihm angewandten Sache liegt.